Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Ausgabe von Dropkick Drama. In den letzten Tagen werden sie zugemüllt, nein, natürlich nicht zugemüllt, sondern hier zugestellt. Der Speicherplatz auf dem iPod reicht bald nicht mehr aus, es gibt schon wieder eine neue Dropkick Drama. Es ist die Nummer 72. Und ich bin wieder mit Thomas da. Guten Tag. Guten Tag, Thomas. Guten Tag. Guten Tag. Gedenkst du heute irgendetwas zu erzählen, dann sage es jetzt. Ach so, geht schon los. Ja, ich dachte, du musst jetzt in deiner Einleitung noch sagen, um welche Themen es heute geht. Nee, das weiß ich ja nicht so genau. Ich habe SmackDown ehrlich gesagt noch nicht so gesehen und deshalb können wir heute eine Spaßsendung machen, mehr oder weniger. Wir können uns mit ein paar Neues... Ich habe gar keine Witze auf Lager. Ich habe diese Woche Raw, ECW und SmackDown sogar geguckt. Ja, Raw hatte ich ja schon reviewed in meiner Sendung. Ich weiß nicht, ob du die gehört hattest. Ich hoffe schon. Gehört, obwohl ich war ja ein bisschen verwirrt, weil ich meinte, auf der Webseite stand irgendwas von 17 Minuten und dann gingen die aber 27 Minuten. 17, also das werde ich jetzt gerade mal hier nachgucken, ob das stimmt. Das kann auch sein, dass ich mich verlesen habe, aber ich hatte das irgendwie so im Kopf. Ja, warte, ich gucke mal. Unterhalte die Leute, Thomas, du kennst das ja schon. Man muss Stille auch mal aushalten können. Ja, aber das passt ja jetzt gerade nicht. Aufnahme muss ja hier Programm sein. Ich bin ja hier noch dabei, die Sachen von meinem vom Teetrinken wegzulegen. Dabei kann ich nicht unterhalten, weil ich nicht multitaskingfähig bin. Dropkick Drama 71, Jeffs Abschied bei SmackDown, Raw Review und Rey Mysterios Suspendierung. Das alles bekommt ihr in einer schönen, kompakten Sendung mit Mirko und seinem neuen Headset geliefert. Freut euch auf 28 Minuten und 12 Sekunden und gleichzeitig 25,9 MB weniger Speicherplatz auf Computer, MP3-Player oder iPod. Also hast du dich verlesen. Da habe ich mich verlesen. Ja, aber wie habe ich gehört, die Sendung? Erzähl mal was zu deinem neuen Headset. Was ist das für eins? Du sprichst da rein und dann hörst du dich gleichzeitig über Kopfhörer oder was? Das ist ganz praktisch. Das von Speedling, davon hatte ich früher auch schon mal ein Mikro. Das ist das, was wir uns bei unseren Detektivaufnahmen immer benutzt haben, dieses kleine zum Anhängen. Und weil ich das für 5 Euro bei Mediamarkt gesehen hatte und dachte, für 5 Euro war das früher mal sehr gut, habe ich mir dann von genau dieser Firma ein Headset ausgesucht. Und das gefällt mir sehr gut. Irritiert das nicht, wenn du dann sprichst und dich gleichzeitig hörst? Ich finde das sehr gut. Ich war ja mal beim Radio und da fiel mir das auch schon auf und das finde ich sehr gut. So kann auch so? Ja, das ist so auch da auch so. Ich finde das sehr gut, so kann man besser abschätzen, ob man laut genug spricht. Das ist interessant. Also ich kenne das vom Radio, man sieht da ja ab und zu mal so Bilder, dass die Leute Kopfhörer aufhaben. Aber ich dachte, die Kopfhörer sind eher, wenn die im Studio sind und da mehrere sind, dass sie nur die dann der anderen hören, aber nicht sich selber. Dass man sich selber hört, das wusste ich gar nicht. Naja, jetzt weißt du es. Ja. Und das, wie viel hast du bezahlt für das Headset? 20 Euro waren das. Ach, das ist aber günstig. Ja. Das taugt aber trotzdem, was? Das taugt für meine Angelegenheit einiges. Das finde ich sehr gut. Ich weiß nicht, an der Audioqualität hast du anscheinend nichts zu bemängeln. Was blinkt denn da so komisch? Du hattest in einer Sendung gesagt, irgendwann blinkt etwas und das hätte dich irritiert. Nö, nee, das ist dieses, ist hier noch so ein Ding, wo man Lautstärke einstellen kann. Das kann man sich hier so an den Pullover machen. Das hatte ich dann auch gemacht und dann hatte ich bemerkt, dass das doch so blinkt. Das irritiert mich wirklich. Das fiel mir nur auf, dass da irgendwas blinkt und ich das nicht gesehen hatte, weil das halt genau unter mir war. Ach so. Hast du dir das Ding beim Mediamarkt gekauft? Korrekt. Was hast du dir denn noch beim Mediamarkt gekauft? Also das Headset hatte ich mir schon vor einer halben Ewigkeit gekauft. Namens irgendwas mit Athletic oder so. Was für ein Ding? Du hattest in deiner E-Mail irgendwas geschrieben von einer Musik-CD, irgendwas mit, ich glaube, Athletic, irgendwie was oder so? Das ist nicht richtig und es überrascht mich, dass du die weiterhin noch nicht kennst. The Airborne Toxic Event. Ach so, richtig. Ja, nee, ich kannte die nicht. Ich hatte dann nur die kennst du noch immer nicht? Ich kannte die nicht. Ich hatte nur den Eintrag, den du geschickt hast, mit dem Link auf Amazon dann gesehen, aber der Name sagte mir nichts. Da hatte ich schon letzten Monat in der Visions was von gelesen, wollte mir die schon mal holen, hatte die dann nicht entdeckt. Und dann war ich beim Mediamarkt, hat so ein bisschen geguckt, konnte mich nicht so recht entscheiden, hab dann das Regal einfach noch so ein bisschen durchgeguckt und dann hatte ich die entdeckt. Und da dachte ich dann, die nimmst du jetzt mit. Und dann habe ich, also ich habe da noch nicht reingehört, muss ich ehrlich gesagt, ja, ganz kurz. Ich habe das erste Lied schon mal von den Lyrics her durchgelesen und die waren schon mal so gut. Also das kann man schon mal nicht versauen. Das dürfte sehr gut sein, das Lied. Und auch die anderen Lyrics der CD sehen nicht verkehrt aus. Und du gehst immer nach Texten, ich gehe immer nach der Musik. Das ist ja, die Texte sind für mich dann zweitrangig. Also bei vielen versteht man die Texte auch gar nicht, selbst wenn die, wenn man sie übersetzt hat. Die machen auch dann auf Deutsch wenig Sinn. Darauf achte ich immer. Also mir geht es stark auch um die Texte, deshalb achte ich auch immer, dass ich Musik-CDs immer, wo die Texte auf was bringen. Deshalb gucke ich da meistens immer schon mal, google das schon mal von denen die Texte, um die mal ein bisschen durchzulesen. Was bei den Musikzeitungen oft so ist, dass da Platten besprochen werden und dann gibt es die noch gar nicht. Das fiel mir auch auf. Ich hatte da nämlich letztens mal mit ein paar Wünschen von Musik-CDs losgeschickt, hatte aber in Amazon vorher mal geguckt. Da fiel mir auf, ganz viele CDs, die ich da hatte, die ich unbedingt haben wollte, die so interessant waren, die erschienen dann erst irgendwie 11. 18. September und so. Das ist etwas doof. Also ich habe mal am Samstag die Visions auch gekauft. Da hatte ich mich übrigens versehen mit der Single. Es war diesen Monat eine Single im Rolling Stone. Das hatte ich gesehen, die hatte ich nämlich jetzt auch in der Hand. Das war auch ziemlich teuer. Wäre die nicht so teuer gewesen, hätte ich mir die noch mitgenommen. Und Musik Express Sounds, die hatten auch eine Single drin. Und die beiden hatte ich verwechselt. Bei der Visions war das nicht. Aber bei der Visions, die habe ich dann am Samstag gekauft, habe ich gesehen, dass auf Platz 1 war von den Monats-CDs ist ja dieses Manchester Orchestra. Mean Everything to Nothing, ja. Das ist allerdings auch noch nicht erschienen, hatte ich nämlich auch schon mal nachgeguckt, das ja, ist auch noch nicht raus. Und als ich auf dem Weg zum Marktkauf war, da hatte ich im iPod gehört, dass MDR Sputnik Intro Magazin, die haben ja so ähnliche Musik, wie in der Visions immer besprochen wird. Und da ist ganz vorne in dem Podcast, haben sie ein Stück von der Gruppe gespielt, da hatte ich die Visions noch nicht gekauft. Da war ich auf dem Weg zum Marktkauf und die Visions habe ich beim Marktkauf gekauft. Und da hatten sie als erstes ein Stück gespielt, da dachte ich, das ist großartig. Und dann haben sie hinterher gesagt, das wäre von diesem Manchester Orchestra gewesen. Also wenn das alles so gut ist, wie das eine Stück, was sie in dem Intro-Podcast gespielt haben, dann könnte sich das lohnen, sich die zu kaufen. Aber die kommt auch erst am 18. September. Ja, ich denke mal, die werde ich mir dann wohl kaufen. Da sind die Lyrics auch ganz nett. Aber ich kaufe mir die lieber als Amazon MP3. Nee, das mache ich nicht. Also bei Musik-CDs, die etwas mehr kosten, ist das durchaus gut, die so zu kaufen, wieder zu verkaufen. Vor allem, wenn das aktuelle Sachen sind, kann man da oftmals sogar noch so relativ den gleichen Preis wieder bekommen, indem man das wieder verkauft. Du also musst drauf achten, wenn du die importierst. Ich weiß nicht, ob du das schon gemacht hast. Das habe ich dir ja schon mal erzählt. Nein, das habe ich noch nicht. Hast du das geändert? Nein, habe ich nicht. Ich würde das auch da jetzt, und zwar erkläre ich dir jetzt auch weshalb. Ich habe da nämlich am Wochenende eine Erfahrung mitgemacht. Ja, bitte. Da würde ich das auf alle Fälle mindestens auf 256 Kilobit ändern. Das kannst du bei den Einstellungen im iPod, ich glaube bei im iTunes, ich glaube bei Erweiterung oder Erweiterung. Braucht das dann mehr Speicherplatz? Das braucht mehr Speicherplatz, aber folgendes. Ich habe mir bei Amazon einen neuen MP3-Player bestellt. Und da habe ich für den neuen MP3-Player habe ich gedacht, so jetzt suchst du dir mal die besten Sachen, die du auf deiner Festplatte liegen hast, die du mal in den letzten 20 Jahren so auf CD hattest, die suchst du dir jetzt mal raus und da kommt jetzt nur das Allerbeste drauf auf den neuen MP3-Player. Und da habe ich unter anderem von der Gruppe Oasis, die sind ja im Moment auch in der Presse, weil die sich wieder getrennt haben, habe ich von der Gruppe Oasis, habe ich früher mal ganz viel gehört, ne? Mhm. Und da habe ich, bestimmt 5 oder 6 CDs, die ich aber alle nicht mehr habe, die ich alle verkauft habe und die ich ins iTunes importiert habe. Und da habe ich damals habe ich die aber alle mit der Standardeinstellung mit 128 Kilobit importiert. Gingen die da nicht drauf? Gibt es da irgendeine? Und dann habe ich die auf den neuen MP3-Player kopiert und dann habe ich festgestellt, also die Tonqualität ist doch im Vergleich zu den CDs, die ich früher immer gehört habe, von denen deutlich schlechter. Gerade weil das auch gute Gitarrensounds sind. Und da habe ich Folgendes gemacht, weil ich die CDs so nicht auf dem Gerät haben wollte, weil mir die Qualität zu schlecht war. Da habe ich nochmal auf Amazon geguckt und ich habe mir dann, da gibt von der Gruppe gibt es auch eine Best-of. Das ist als CD eine Doppel-CD, wo die besten Lieder alle drauf sind. Und die hatten sie bei Amazon als Download für 4,99. Da habe ich gesagt, ach komm, das ist eine Doppel-CD, da sind 18 Lieder drauf, 4,99 ist quasi geschenkt. Da habe ich mir die bei Amazon gekauft und runtergeladen. Und Amazon macht ja statt mit 128 Kilobit grundsätzlich 256 Kilobit. Da habe ich die auf den neuen MP3-Player mit 256 Kilobit gepackt und siehe da, also das kannst du wirklich merken. Das war dann wirklich die Tonqualität, die ich früher auch gewohnt war von den CDs fast. Wo also genau kann ich das umstellen? Schon ganz anders. Und deshalb würde ich dir auch empfehlen, damit dir das später nicht passiert, damit du dich nicht ärgerst, stell das in deinem iTunes auf 256. Wo genau? 112. 312 musst du nicht. Ich habe jetzt zwar 312, aber das ist schon sehr, sehr hoch. Aber stell das auf 256 um, dann hast du genau dasselbe. Ja, würde ich ja gerne machen. Dann musst du mir nur einmal erzählen, wo ich das kann. Geh mal unter, ich glaube, Bearbeiten, Einstellungen. Das kann ich jetzt gerade nicht. Weil du am Aufnehmen bist. Ich sitze am falschen PC. Ja, dann musst du, also es müsste irgendwo sein, Bearbeiten, Einstellungen. Und da gibt es mehrere Reiter. Und ich glaube, es ist in dem Reiter erweitert. Oder, ja, ich glaube, erweitert heißt das. Und da muss es einen Punkt geben, Importeinstellung, was nochmal ein eigener Knopf ist. Und den Knopf musst du drücken. Und da gibt es eine Auswahlliste von 128, 160 bis runter zu 256. Und zusätzlich noch eigene Einstellungen. Aber 256 reicht aus. Wenn du mehr als 256 hast, dann muss man das da per Hand angeben. Aber sieh mal zu, dass du das umstellst, weil sonst ärgerst du dich hinterher zu sehr. Das habe ich, ich habe mich ja heute auch ziemlich geärgert. Im Übrigen, wenn du, weil ich habe ja jetzt so mitgekriegt, was du so für Musik, was du dir so für CDs holst, ja. Da wäre diese Oasis Best Of für 4,99 wäre auch was für dich, weil die wird dir auch gefallen bei den CDs, die du dir immer so kaufst. Und die ist, also für den Preis ist die geschenkt. Da würde ich mir auch keine CD kaufen, gut. Da würde ich mir wirklich das von Amazon direkt runterladen. Ich glaube, bei der CD sind die Texte auch gar nicht mit dabei. Das ist ja oft so bei dem Best-of. Nö, das mache ich sowieso mal über Internet, eben googeln. Genau, also da würde ich, da kannst du dir mal überlegen, die heißt von Oasis, die Best-of heißt Stop the Clocks. Haltet die Uhren an. Ja, das werde ich jetzt gerade mal bei Amazon eingeben, dann habe ich das auf dem iPod feste und, ja. Ich habe übrigens ausnahmsweise mal keinen iPod gekauft als zusätzlichen MP3-Player. Und zwar aus folgendem Grund. Ich wollte einen Hier. Hast du? Ja, das ist aber, ich glaube, die CD-Version. Ja, wenn du aber auch die CD-Version anklickst, dann kommt ja meistens auch so ein Link, gibt es auch in anderen Versionen und dann irgendwie MP3. Das kann man die gibt es auch gar nicht mehr zu kaufen. Die gibt es nur noch bei Anbietern. Also muss ich immer weiter gucken. Ja, die CD willst du sowieso nicht haben. Nee. Stop. Die ist doch zu teuer dann. Ja, kannst ruhig weiterreden. Das mache ich jetzt nebenbei. Was wollte ich denn sagen? Achso, dass ich mir keinen iPod gekauft habe. Ja. Wolltest du wissen, warum ich mir keinen gekauft habe? Und zwar brauchte ich einen Musikplayer mit 8 GB Speicher. Mhm. War so meine Vorgabe. Und habe ich zwar ein iPhone, aber das iPhone nehme ich nicht immer mit überall hin, weil es dafür zu groß ist. Und mein iPod Shuffle und meine iPod Nanos, die kleiner sind, die haben im Maximalfall nur 2 GB Speicher. Das reicht aber nicht aus. Das reicht mal gerade für meine Podcasts aus. Und deshalb brauchte ich einen 8 GB. Und da habe ich mal geguckt, der iPod Nano mit 8 GB, der hätte mich je nachdem mit Video, glaube ich, 140 Euro gekostet und ohne Video 80 Euro. Und das war mir ehrlich gesagt ein bisschen zu teuer. Und da habe ich von SanDisk, was auch eine relativ gute Firma ist, einen gefunden, der heißt Sansa, irgendwas mit Clip. Sansa Clip oder so. Und der hatte über 500 Bewertungen und trotzdem 4,5 Sterne bei den Bewertungen und hatte sehr, sehr gute Kritiken. Und der hat halt nicht 80, sondern nur 40 Euro gekostet. Also nur die Hälfte von dem, was ich beim iPod bezahlt hätte. Und da habe ich gesagt, dann probierst du den mal aus. Und der ist ziemlich gut. Den kann man auch ohne das iTunes befüllen. Das heißt, du kannst den einfach an Computer anschließen und direkt die MP3-Dateien da drauf kopieren. Was für mich den Vorteil hat, weil ich ja 2 oder 3 Computer habe, dass ich den an jeden Computer anschließen kann und dann von dem einen Computer das eine dahin kopieren, von dem anderen das andere. Also wenn man mehrere Computer hat, ist das dann einfacher als über iTunes. Weil bei iTunes musst du ja immer die festen Einstellungen haben. Deshalb, das ist ganz gut. Und der hat zusätzlich noch einen Radioempfänger. Das ist auch immer ganz schön. Das haben ja die iPods leider auch nicht. Ja, das ist schade, das stimmt. Das ist etwas doof. So, ich hab's gefunden. Dafür sieht er halt nicht so schön aus wie ein iPod und dieses schöne Rad, mit dem man das iPod bedienen kann, das hat er so in dieser Form auch nicht. Aber der Klang ist auch super. Also das ist perfekt. Also da habe ich schon gedacht, na, den ein oder anderen iPod, da hättest du vielleicht doch sowas holen können. Da bist du ein ganzes Stück günstiger dabei. Aber ja, ich bin mit meinem iPod Touch hier. Zu Hause. Ich habe ja, weiß ich nicht, an die 100 Gigabyte Musik, ne? Mhm. Jetzt suche ich die beste Musik, die ich die letzten 20 Jahre gehört habe und dahin kopiert habe. Jetzt suche ich von diesen, von denen die besten 8 Gigabyte oder 7 Gigabyte, damit ich immer ein bisschen eine Reserve habe für neue Sachen. Die besten 7 Gigabyte suche ich jetzt so raus, damit ich dann die 7 Gigabyte meine Lieblingsmusik da drauf habe. Das ist ganz interessant, du. Da kann man ganz alte Musik wieder neu entdecken. Ja, das glaube ich dir wohl. Ich habe es auch hier gefunden, Stop the Clocks, 4,99, da spart man doch ziemlich viel. Komisches Cover hat das auf jeden Fall schon mal. Dieser Artikel ist derzeit nicht über die Handy-Website käuflich, ja. Ja, das ist bei MP3-Zeug, ist das ja bei vielen Sachen. Ja, das ist gut, die hat aber nicht die beste Bewertung. Man muss sich von den Kritiken nicht abschrecken lassen. Die Kritiken, ich habe mal ein paar von denen gelesen, die beziehen sich darauf, dass das sind hauptsächlich Leute, die das geschrieben haben, sind hauptsächlich Leute, die Oasis-Fans sind, die alle CDs schon haben und die schreiben, das ist deshalb nicht gut, weil da ist ja gar nichts Neues drauf und das hätten die ja alles schon. Deshalb ist die teilweise so schlecht, aber das ist wirklich, ist unglaublich, weil von den 18 Stücken ist kein einzig schlechtes. Also so eine gute CD habe ich lange nicht mehr in den Händen gehabt. Ich habe die vorhin so in einem Rutsch durchgehört und da ging es mir dann auch gleich besser. Apropos Bewertungen, die neue 3-Fragezeichen hat bei Amazon auch nicht gerade die besten Bewertungen. Zu Recht. Die habe ich noch gar nicht gehört. Also ich habe die jetzt einmal gehört durch und ich habe, also die erste Viertelstunde war sehr gut und dann habe ich nichts mehr verstanden. Ich werde da jetzt demnächst nochmal anfangen, die nochmal zu hören. Ich habe im Moment nicht so richtig Lust, muss ich sagen. Tja. Also im Moment mache ich da lieber ein bisschen Pause, weil ich jetzt wieder ein bisschen auf den Geschmack gekommen bin, mehr Musik zu hören. Und im Moment ist im Wrestling auch und im MMA nicht so furchtbar viel Interessantes los. Da hat man ja auch mal wieder ein bisschen mehr Zeit, Musik zu hören. Wann gibt's denn eigentlich deine erste Sendung? Die gibt's Anfang der nächsten Woche, nachdem die Musiksendung jetzt ein paar Mal verschoben wurde, gibt's das neue Musikformat von mir nächste Woche, Anfang nächste Woche, Montag, Dienstag. Ja. Hast aber noch nicht aufgenommen. Nimmst du jetzt auf und oder hast du schon aufgenommen? Aufgenommen habe ich noch nicht, aber es ist sehr weit nah dran. Also ich kann ja mal einen kurzen Einblick geben. Es wird zum einen das Review von der neuen Jet CD Sharka Rock geben. Da bin ich mal gespannt. Es gibt den Song of the Week von GarageBand.com, kostenlos und legal zu downloaden natürlich. Und es wird unter Umständen auch noch das Review von der 3-Fragezeichen geben, wenn ich bis dahin soweit bin, die verstanden zu haben. Das passt ja nicht so gut in der Musiksendung, aber das musst du wissen. Nein, die Sendung heißt ja aber auch Sounds und Sounds heißt ja mehr oder weniger Geräusche und Geräusche. Diese Sendung wird die Reviews von Hörspiel und von Musik umfassen. Nicht nur Musik, auch Hörspiele. Da musst du dir auch mal den Radio Tatort Podcast abonnieren. Da war jetzt neulich eine neue Ausgabe. Ein sehr schöner Krimi über Betrügereien in Wirtschaftsunternehmen. Gerade so zur Zeit in der Finanzkrise. Sehr interessant. Sehr, sehr gut. Und Und kostenlos. Ja, ich hatte mir jetzt, wo wir gerade bei Finanztralala sind, hatte ich mir Der Anwalt geholt. Von Grisham? Ja, genau. Da habe ich auf meinem E-Book-Reader noch das davor, das er davor geschrieben hat, die Berufung. Aber der Anwalt soll noch einen Tick besser sein, habe ich sogar gelesen. Hast du schon angefangen? Nee, aber unter Umständen werde ich das noch machen. Also wenn du das anfängst, dann schreib mir mal zurück, wie das ist. Weil da würde ich gegebenenfalls, wenn das dann als E-Book rauskommt, mir vor meinem Urlaub noch die E-Book-Fassung sonst dazu holen. Gibt's das noch gar nicht auf E-Book? Das weiß ich nicht, habe ich noch nicht geguckt. Ich weiß nur, dass ich im Moment lese ich so einen E-Mail-Roman auf dem E-Book-Reader. Ich habe ja meine Papierbücher so jetzt eigentlich so im Wesentlichen durch. Mhm. Und jetzt lese ich erst einen leichten Unterhaltungsroman, so einen E-Mail-Roman. Und dann wollte ich als nächstes die Berufung von dem Grisham erst lesen, als Krimi. Und wenn ich den durch habe, dann muss ich wieder was Neues holen. Und dann würde ich erst gucken, ob es zum Beispiel das gibt, wenn du sagst, dass sich das lohnt. Ja, ich denke mal, unter Umständen fange ich heute Abend an. Ja, falls ich die drei Fragezeichen dann nicht reviewen werde, was unter Umständen nahe liegt, habe ich auch noch einige andere CDs hier, hörspieltechnisch, die man noch reviewen kann, die auch noch relativ aktuell sind. Ich habe hier noch einige Folgen John Sinclair liegen. Auch eine sehr schöne Hörspielreihe, muss man sagen. Ja, oder du kannst ja auch mal ein paar News aus der Musikwelt berichten, aus der Visions, oder es gibt auch so eine Webseite, die heißt www.laut.de. Da kann man ja auch dann mal gucken, ob es da was gibt, was man dann berichten könnte. Natürlich. Das alles und vieles mehr nächste Woche. Du hattest für Sonja auch eine CD gekauft beim Mediamarkt. Ja, von diesem Delay, oder wie man das auch aussprechen mag. Ist das eigentlich richtig, dass dieser Delay ein Bandkollege von dem Peter Fox ist? Von dieser, wie heißt denn die Band, wo der Peter Fox sonst spielt? Peter Fox ist verkehrt, das wäre Jan Delay ist das. Nee, Jan Delay ist ja bei den absoluten Beginner. Nee, ich meine, es gibt ja diese Gruppe Seed. Da ist er nicht mit dieser bei, dieser Gruppe Seed, die hatten damals diesen erfolgreichen Hit, das dicke B, über die Stadt Berlin. Und in dieser Gruppe Seed, das war eine ganz große Gruppe, da waren, weiß ich nicht, 7 oder 8 Leute spielen da, glaube ich, mit. Und da war unter anderem auch der Peter Fox Bandmitglied. Und irgendwann haben die halt Pause gemacht und dann hat Peter Fox eine Solo-CD aufgenommen. Und ich meine, ich hätte irgendwo in der Kritik zu diesem Delay gelesen, dass der auch in dieser Gruppe Seed ist. Ich meine eigentlich, dass er irgendwas mit Jan Delay zu tun hat. Das kann nicht sein, weil Jan Delay war damals bei den absoluten Beginner und das verwechselst du vielleicht mit Denjo, denn der... Nur das werde ich mit dem auf jeden Fall nicht verwechseln, denn der Name sagt mir mal gar nichts. Der Bandkollege, also die absoluten Beginner, die bestehen aus 3 Leuten. Das ist dieser DJ, der hat irgendeinen deutschen Namen. Das ist dieser Denjo, der jetzt unter dem Namen Dennis Lisk eine Solo-CD gemacht hat, und Jan Delay selber. Mehr sind da nicht. Kann höchstens sein, dass der Jan Delay nochmal in irgendeiner anderen Band... Naja, kann ich aber auch nichts weiter zu sagen, deshalb brauchen wir hier auch gar nicht mehr drüber weiter reden. Dann, auf die CD, oder was? Das brauchst du mich nicht fragen, die habe ich nicht gehört. Ach so. Die habe ich lediglich auf dem iPod, also unter Umständen werde ich die noch hören. Die ist auf jeden Fall schon in Amazon mit weiteren CDs, zum Beispiel auch der 50. Ausgabe von John Sinclair, die ich mir auch geholt habe. Da habe ich mir dann auch gleich mal die DVD, die da mit beiliegt, auf den 4 externe Festplatte draufgepackt. Und die steht auch schon im Verkauf. Hast du denn ein spezielles Programm, mit dem du DVDs kopieren kannst? Weil die kann man ja nicht einfach so da runterziehen. Also bei mir ging es. Aber dann kann man die nicht gucken, oder? Es geht. Also ich habe die DVD dann rausgenommen und ich könnte das auch angucken. Habe ich auch schon teils getan. Ja, dann ist gut. Dann. Das waren so VLC-Media-Player-Dateien. Das war da waren dann zwischendurch immer noch so andere geschriebene Dateien, die dann halt dieses Menüpunkte-Zeus machten. Und zwischendurch waren dann halt diese VLC-Media-Player-Dateien, die dann diese Filme beinhalteten. Und dann hatte das... Darunter ein 4,5-stündiges Hörbuch. Ja, muss ich nicht haben. Also die Sinclair-Sachen, die interessieren mich nicht. Aber ich habe jetzt auch schon genug Sachen, die ich gucken und lesen und hören kann. Da muss ich nicht noch mehr zusätzliche Sachen suchen jetzt. Ja. Dann habe ich hier meine bisherigen 4 Blu-ray-Discs in der Hand. Ja, sag mal, hast du dir The Wrestler gekauft? Ja, auf Blu-ray und zudem noch in einer netten Steelbook Edition, die es wohl anscheinend nur exklusiv bei MediaMarkt gab. So hieß es auf jeden Fall. Steelbook Edition von The Wrestler? Ja, nur bei MediaMarkt. Exklusiv. Sind da irgendwelche Specials drauf? Ja, die normalen Specials und interessanterweise ist der Film 5 Minuten länger. Ich weiß nicht warum. Was für normale Specials gibt's denn? Ich habe die CD nicht, die DVD nicht, deshalb weiß ich nicht, was es für Specials gibt. Es gibt ein Making-of, es gibt ein Interview mit Mickey Rourke und es gibt einen Trailer. Na, das ist ja nicht so viel. Wie lange das Making-of ist? Nee, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das ein vernünftiges Making-of ist. Ja, mal sehen. Ja, ich habe mir so 2/3 des Films habe ich mir angeguckt, das gefiel mir auch schon mal sehr gut und das Ende, ja, heute werde ich mir das nicht mehr angucken, aber so in nächster Zeit schon. Ja, das ist kein fröhlicher Film. Nee, ich hatte dann auch keine Lust, mir SmackDown anzugucken, deshalb habe ich das auch noch nicht. Das SmackDown, ich verrate keine Ergebnisse, ich kann dir nur sagen... Nee, ich weiß wohl, der Titelwechsel, das hatte ich schon mal gelesen. Schlecht war, es war gut. Ja, das Match zwischen John Morrison und Ray, wo er dann den Titel verloren hat, soll sehr gut gewesen sein. Fantastisch. Das war auch das beste Match und das Ende war okay. Also das Match zwischen CM Punk und Matt Hardy war okay. Aber ich muss ja feststellen, der Matt Hardy ist ja ganz schön dick geworden in seiner Pause. Sieht so ein bisschen jetzt aus wie Hexer Jim Duggan vom Aufbau. Der müsste mal sehen, dass er wieder ein bisschen mehr trainiert und weniger am Buffet sich aufhält. Also wenn er so weitermacht, da wird das gar nichts mit irgendwelchen höher gelagerten Fäden. Da wird er in die Region nicht kommen. Was schade ist, denn fähig dazu ist er auf jeden Fall, beziehungsweise ich weiß nicht, ob das jetzt noch ist, aber er war es auf jeden Fall mal. Wahrscheinlich ist er es jetzt aktuell nicht mehr, weil er etwas undurchtrainiert ist, aber wenn er da wieder mal einen Gang zulegt, dann könnte da was draus werden. Ja, ist als Wrestler immer noch solide, ne? War er früher ja auch, aber er ist ja nie jetzt der absolut herausragende gewesen. Nee, aber man kann was draus machen, also zum Beispiel einen Matt Hardy gegen John Morrison um den Titel oder so, das könnte durchaus unterhaltsam werden. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Um den IC-Titel, das kann ich mir vorstellen. Nur im Schwergewichtsrennen, da sehe ich ihn nicht. Nee, das muss ja auch gar nicht. So, dann habe ich hier noch weitere Blu-ray-Discs. Ich habe hier einmal noch Quarantäne. Das war ja mein erster, der ist gut. Hattest du mir von erzählt, ja? Dann habe ich Poltergeist. Den gab es bei Mediamarkt billig, die hatten da ja diese Aktion. Ja, die Frage ist auch bei dem, ob das Blu-ray dann überhaupt was bringt. Weil das bringt ja was, das sieht Film ziemlich ich gut aus. Ich glaube nicht, dass sie den irgendwie neu bearbeitet haben. Also laut Hülle haben sie das und der sieht auch auf jeden Fall sehr gut aus, muss ich sagen. Also schlecht sieht er eindeutig nicht aus. Der Film inhaltlich ist sehr gut. Ich habe den damals, als ich so in meinem Alter war, ein bisschen älter, da habe ich den gesehen. Die Fortsetzung ist leider nicht so gut. Also da muss man vom zweiten Teil wirklich Abstand. Da gibt es auch noch irgendeine Serie von, ne? Poltergeist The Legacy oder irgendwie sowas. Es gibt noch 2 weitere Teile als Kinofilm und dann gibt es noch irgendwie eine Serie. Die Serie habe ich mir nie angeguckt. Den zweiten Teil habe ich gesehen, da war aber nicht viel und den dritten Teil habe ich mir dann schon nicht mehr angeguckt. Und dann habe ich mir ebenfalls von dieser Aktion noch Shining mitgenommen. Den habe ich allerdings noch nicht gesehen. Der ist hervorragend. Also der ist Film, aber da muss man auch ein bisschen konzentriert dabei sein, aber das ist eine der besten Stephen King-Verfilmungen, die es gibt. Ach, das ist von Stephen King? Ja. Oh, das muss ich mir jetzt gerade mal angucken. Mit Jack Nicholson in der Hauptrolle. Stimmt, nach einem Drehbuchautor, dass er als Co-Autor noch Stephen Kings Roman mitverfasste. Ja, dann muss der wirklich gut sein. Das wusste ich gar nicht. Nee, der ist hervorragend. Also es gibt ja viele Stephen King-Verfilmungen, die nicht taugen, aber die ist wirklich gut. Ich hatte jetzt übrigens auch Der Nebel von Stephen King gesehen und es ist auch ein hervorragender und ein zum Nachdenken anrührender Film. Anregend. Ja, das klingt besser. Anrührend, anregend. Klingt besser, ja. Ja. Ja, dann habe ich noch The Wrestler. Also ich muss sagen, diese Blu-ray-Disc, die gefallen mir sehr gut. Ich habe zwar noch immer mit diesem Flimmern zu kämpfen. Mir sind die zu teuer, aber ich habe auch keinen Blu-ray-Player, deshalb brauche ich die auch nicht. Nee, also eigentlich sind die gar nicht so extrem teuer. Also man meint das, aber die werden eigentlich immer billiger. Also von den neuen Filmen sind die zu teuer. Bei denen, wenn du danach gehst, jetzt etwas älter. Was hast du denn für The Wrestler bezahlt? Ich habe 20 € bezahlt. Das finde ich dafür, dass da jetzt noch die Steelbook mit bei ist, eigentlich noch ganz recht gut. Dafür, dass die DVD auch 15 € kostet. Also das noch auszuhalten. Das war dann aber wirklich günstig. Ich habe die noch im Kopf, dass die ab 30 Euro im Prinzip losgehen. Aber ich habe da jetzt auch, weil ich ja keinen Player länger... Ja, man meint das, aber die sind eigentlich gar nicht mehr so teuer. Das war am Anfang so, aber die werden jetzt alle billiger. Und das Schöne ist auch, diese Hüllen, natürlich, wenn man Steelbook hat, nicht, aber diese Hüllen sind eigentlich viel dünner, also die, und sie sind auch kleiner, also die bringen weitaus nicht so viel Platz weg. Naja, aber man muss da aufpassen, dass man dann nicht, weil man denkt, jetzt habe ich jetzt mehr, viel mehr Platz, zu viel kauft, dann wird es zu teuer. Das habe ich nicht vor, nein. Das ist auf jeden Fall sehr schön, also dieses Flimmern, das wird auf jeden Fall noch behoben, das wird an meinen PlayStation-Einstellungen liegen. Mhm. Und dann kann ich das auch in voller Pracht genießen. Was gibt's denn Neues an Wrestling-News? Hast du die Sache mit Ray, hast du ja besprochen ausführlich? Ja, ich weiß nicht, so viel Neues gibt's eigentlich gar nicht. Hast du gehört, bei TNA ist die Angelina Love entlassen worden? War das Angelina Love? War das Velvet Sky? Ich habe keine Ahnung. Irgendjemand schon. Angelina Love, die hat wohl ihr. Die kommt ja aus Kanada. Der Lance Storm kennt die ja auch, hat er immer bei Brian Alvarez drüber erzählt. Und die hat wohl die, dann wenn man aus Kanada kommt, braucht man ja dieses Arbeitsvisum, um in den USA arbeiten zu können. Und das war wohl nicht mehr gültig. Und da sind natürlich niemanden illegalen anstellen dürfen, haben sie die dann entlassen. Das ist natürlich sehr peinlich, weil die haben ja so ein Tag-Team-Frauenturnier gemacht. Und das Finale, das soll ja jetzt am 20. beim nächsten TNA-Pay-Per-View stattfinden. Und da ist sie halt mit Velvet Sky im Finale. No Surrender. Aber sie ist jetzt nicht mehr bei der Firma. Das ist natürlich ein bisschen peinlich. Ich nehme an, dass sie dann diese andere, da diese Madison Rain stattdessen einsetzen werden. Aber es ist trotzdem peinlich, finde ich. Tja. Bist du noch da? Ja, ich bin da. Ich habe nur gerade im Schluck getrunken. Also. Ja, man muss ja am Tag 1,5 Liter Wasser bis 3 Liter Wasser. Naja, also 3 Liter Wasser, also wir Kinder, die noch nicht so alt sind, müssen ja 1 bis 1,5 Liter. 7 Liter habe ich gehört. Kinder, weil die ja noch wachsen, 7 Liter. Ja, sicher. Wo soll das alles bleiben? Dann sitzt ihr den ganzen Tag auf Klo. Ja, dann macht ja nichts. Solange das läuft, ist das alles in Ordnung. Naja. Ja, also Angelina Love ist entlassen worden. Dann war die Sache mit Rey Mysterio. Die ich ziemlich albern finde. Also was Ray da alles jetzt abzieht an Interviewkram, also das finde ich ziemlich schlecht. Ich weiß ja gar nicht, was er erzählt hat. Ich habe nur gehört, er hätte gesagt, er hätte keine Steroide, sondern er hat ein Rezept für Schmerzmittel. Und wenn man so ein Rezept hat, muss man das innerhalb von 24 Stunden bei den WWE-Ärzten anmelden. Und das hätte er irgendwie verpennt und hätte er nicht rechtzeitig angemeldet und... deshalb wäre er da quasi durch diese Prüfung gefallen. Das klingt ja nicht, wenn das stimmen würde, klingt das ja nicht so dramatisch. Da muss er zwar gesperrt werden, aber dann ist das natürlich nicht so ein schlimmes Vergehen. Ja, aber er hat sich insgesamt ein bisschen negativ halt über die WWE geäußert und das ist natürlich nicht so gut. Was hat er denn noch zusätzlich gesagt zu dieser Sache? Was negativ über die WWE? Ich habe das nicht... Ich kann es ja jetzt nicht genau sagen. Es war auf jeden Fall negativ. Sollen sich nicht so aufregen. Naja, was haben wir denn noch zu erzählen? Aber wenn sie das machen, was du da in deiner letzten Sendung gesagt hast, dass sie sich überlegen, ob sie ihm eventuell im Maskenmatch seine Maske verlieren lassen. Das oder? Wäre nicht clever, weil er verkauft ja, wie ich das schon genannt hatte, sehr viel Merchandise-Artikel. Das finde ich auch albern. Bei so einer Sache, das ist jetzt, egal wie er sich da geäußert hat, da muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Also so schlimm kann das nun auch nicht gewesen sein. Das wäre ja nun wirklich albern, wenn sie das machen. Ja, in der Kirche war ich heute auch wieder. Ich würde mir an Rey Mysterios Stelle dann überlegen, ob ich das machen würde oder ob ich mich einfach weigern würde. Ab zu TNA. Naja, in der Kirche war ich heute auch wieder. Also Rey Mysterio wird ja nicht zur TNA gehen, der wird ja zu einer mexikanischen Liga gehen. Und da war ja damals der Streit. Die wollten ihm ja, glaube ich, sogar 1 Million bieten. Das heißt, da ist er, glaube ich, in einer ganz guten Position. Das Einzige, was ich glaube, ist, wenn er in der mexikanischen Liga gehen würde, würde er ein bisschen seinen Status verlieren, weil in der WWE ist ja sein Stil, dieses Fliegende, dieses Lucha Libre, was Besonderes. Aber in der mexikanischen Liga macht das halt fast jeder so. Deshalb, da würde er dann, glaube ich, so ein bisschen seinen Stellenwert verlieren. Ja, würde so ein bisschen untergehen, weil er nichts Besonderes ist. Genau, und mit dem zunehmenden Alter wird es ja auch deutlich schwieriger. Das hat man bei dem Morrison-Match ja auch gesehen. Ein paar Moves nicht ganz so geklappt haben. Ja, dann habe ich mir die Jet-CD Get Born mal abgeholt, ne? Damit du das weißt, die habe ich mir ebenfalls auf den iPod gepackt. Die wird dann bei nächster Gelegenheit wieder bei Oma und Opa abgelegt. Hatte ich Oma gesagt, dass sie die kurz raussuchen soll? Hat sie das gemacht? Oder ja, lag vorne auf dem Tisch. Konnte ich direkt so entgegennehmen. Ich wollte dir nur noch eben nennen, dass die Hülle von innen ziemlich kaputt ist. Also die CD, die fällt da halb raus. Die war noch heil, als ich sie bestellt habe. Also ich war es nicht. Als ich sie rausgemacht habe, kam die CD mir schon entgegen. Dann musst du die reparieren. Ja, ich werde mal gucken, ob ich die Hülle im gegebenen Fall da auswechseln kann. Ansonsten hast du Pech gehabt. Hast du die denn gehört? Die ist sehr gut. Ich habe die noch nicht gehört, nein. In der Vision stand ja, dass die erste CD war quasi der große Wurf. Die zweite CD taugte nichts von denen. Und die dritte soll wieder ein bisschen besser gewesen sein. Da kannst du ja dann in dem Mirkus Musikmagazin genau erläutern. Was mich übrigens auch interessierte, ich weiß nicht, ich denke, das hattest du gelesen in der Vision schon, und zwar dieses Oh my God, Charles Darwin oder, nee, Charlie Darwin hieß sie von The Low Anthem, die CD. Nee, hab ich nicht gelesen. Nee? Ich hab noch nicht viel gelesen in der Vision, ich hab nur einmal durchgeblättert. Achso, ne, dann ist gut. Dann habe ich hier noch die 50. John Sinclair in der Hand, Zombies in Manhattan mit einem sehr ansprechenden Bildchen hier. Die werde ich unter Umständen vielleicht sogar heute Abend hören. Ja, das mache ich nicht. Aber ich habe die auch gar nicht. Ja, das stimmt. Was gibt es Neues aus dem Wrestling? Gar nichts. Wir wollen heute auch gar nicht über Wrestling reden. Auch irgendwas Neues aus dem Wrestling geben. Es ist ein zusätzliches Match für Breaking Point angekündigt. Ja, es gibt noch irgendwie so ein komisches Submissions Count Anywhere Match, ne? Nee, das habe ich nicht gehört. Ich habe nur gehört, irgendwie John Morrison gegen Dolph Ziggler, aber das war schon klar als McDonald's. Ja, das hatte ich noch gleich gehört. Das hatte ich in den News irgendwie halt gelesen. Ja, ich rede von DX vs. Legacy, Submissions Count Anywhere, das klingt schon mal ziemlich bekloppt. Hatte ich noch nicht gelesen, aber ist auch ziemlich klar, wie das ausgeht. Ja. Vielleicht greift ja dann Dusty Rhodes wieder ein. Ja, das war ganz gut bei Raw, ne, mit Dusty Rhodes, das fand ich ganz gut. Raw? Also Raw war diesmal erträglich. Bisschen besser. Es war immer noch ziemlich murksig, aber es waren ja zumindest, ich glaube, sogar zwei vernünftige Kämpfe. Ja, genau. Das war dieses MVP gegen Chris Jericho. Das ging. Also es war nicht herausragend, aber das war dank Jericho relativ gut. Und das letzte Match, ja gut, war das United, Match, das hat mir ganz gut gefallen, so als Storyline-Engel. Und das United States Match, das war auch sehr gut. Das war das eigentlich gute Match, das meinte ich. Nicht das von MVP, sondern dieser Four-Way. Das war echt gut, das war sehr schnell und sehr schön. Ja, das war eigentlich das beste Match. Hatte ich dir ja geschrieben. So, dann gucke ich hier gerade in das... Die aktuelle Impact, hab ich die nicht gesehen. Soll sehr gut gewesen sein. Da waren war diesmal fast nur Kämpfe und wenig Storylines. Das Problem, was ich hatte mit meiner Aufnahme, die Aufnahme hat irgendwie nach 20, 30 Minuten aufgegeben. Das heißt, ich habe da nur den Anfang von gesehen. Aber in diesem Anfangssegment war zum Beispiel schon ein Kampf zwischen AJ Styles und Chris Sabin. Und das war ein hervorragendes, sehr kurzes, aber sehr schnelles, so ein Match, halt so ein typisches Match wie beispielsweise auch zwischen Rey Mysterio und John Morrison. Da war ähnlich gelagert von der Art des Kampfes. Wird die Sendung auf Sky noch wiederholt? Das weiß ich nicht. Die läuft ja gar nicht auf Sky hin. Natürlich. Da laufen ja die WWE-Sendungen. Und TNA. TNA auch? Ja, klar. Wusstest du das nicht, Thomas, als stolzer Besitzer von Sky? Ich war über Satellit auf so einem anderen Sender. Achso, ja, Thomas benutzt diese komischen Sender da. Da hat die Aufnahme nicht geklappt. Also das ist ein bisschen ärgerlich, aber ich hatte dann auch keine Lust, da zu gucken, ob es noch Wiederholung gab. Und habe das dann nur hinterher gelesen, dass Impact sehr gut gewesen sein soll. Und die Raw-Sendungen waren ja sowieso alle jetzt so schlecht in letzter Zeit. Da hat der Dave Meltzer mal in einer der Figure 4 Weeklys gesagt, Impact war sowieso wieder besser als Raw. Das hätte man sich auch nicht vorstellen können vor einem halben Jahr, wenn man das mal sagt. Naja, TNA gucke ich nicht mehr. Also ich gucke die Pay-Per-Views und da hört es dann auf. Und dann habe ich hier jetzt gerade das schöne ansprechende Heft von The Airborne Toxic Event in der Hand mit den Lyrics des ersten Lieds. Sehr schönes Lied. Ja, ich kenne die nicht. Ich habe nur die eine Kritik auf Amazon gelesen, die ja sehr positiv war. Ja, da gibt's jetzt 4 Kritiken und trotzdem hat er 5 Sterne. Sag mal, wann ist denn eigentlich Breaking Point? Das ist doch dann ist das am nächsten Wochenende, oder? Korrekt. Am Wochenende werde ich bei Oma und Opa übernachten. Du heißt, du müsstest da dann wohl mal anrufen, wenn wir was aufnehmen wollen. Ja, aber dann wirst du ja den Paper nur gar nicht sehen. Das werde ich machen können, denn am Sonntag werde ich dann ja noch wieder nach Hause gebracht und dann kann ich mir das dann in der Wiederholung angucken. Das heißt, am 13. ist der Breaking Point und am 20. ist dann der TNA-Pay-Per-View. Ich glaube schon. Dann haben wir wenigstens zwei Wochenenden. Oh, am 20. den werde ich gar nicht zu sehen kriegen, weil da bin ich dann schon in Emden. Und dann geht es ab nach Borkum. Da muss ich mal gucken. Naja, TNA ist nicht so schlimm. Und Breaking Point werde ich zwar sehen, aber da habe ich keine großen Hoffnungen. Das wird wahrscheinlich ein ziemlich langweiliges Zeug werden. Naja, ich weiß nicht, also CM Punk gegen Undertaker im Submission-Match. Ich finde das so blöd, dass das alles Submission-Matches sind. Ja, ich auch. Ich dachte auch eigentlich, dass das nur die Main-Events sind, aber jetzt kommen da jetzt ja noch zigtausend andere. Das ist ziemlich bekloppt. Also das einzig Gute, was ich an diesen Pay-Per-Views finde, wo dann immer nur eins ist, ist dieses Night of Champions, wo dann nur die TL-Matches sind. Das finde ich gut, alles andere finde ich ziemlich Mist. Ja, also ich weiß nicht, also Hell in a Cell, wenn sie da zwei Hell in a Cell-Matches machen, da habe ich auch nichts dagegen. Selbst das finde ich schon fast irgendwie ein bisschen zu viel. Ich finde so, Hell in a Cell sollte bei SummerSlam sein. Man vergibt momentan viel zu viel diese Sondermatch-Sachen irgendwie schnell. Man muss bei SummerSlam auch irgendwas Besonderes machen, halt einfach mal schnell TLC hingepackt, dann kommt jetzt bald Hell in a Cell, dann gibt's jetzt einfach kurzfristig mal ein I Quit Match bei Breaking Point, das sind Match, die haben wir sonst immer nur ganz selten gesehen. Aber eventuell wieder TLC geben. Bist du noch da? Ja, wo soll's das geben? Bei Armageddon, da soll's eventuell auch TLC geben, da habe ich jetzt irgendwie eine Nachricht gelesen, dass in der Stadt, wo Armageddon übertragen wird, da in irgendwelchen, weiß ich nicht, ob das Radio-Werbung ist oder Plakate, da steht wohl auf irgendwelchen Werbegeschichten TLC irgendwie dran. Ja, da würde ich mich jetzt noch nicht so drauf verlassen. Das ist ja. Darauf verlassen kann man sich nicht, aber häufig ist das, wenn sie es in der Werbung benutzen, dann kommt es häufig auch, weil da ändern sich dann zwar die Teilnehmer der Kämpfe, aber die Kampfarten, das lassen wir in der Regel so. Aber das Hell in a Cell Poster gefällt mir ganz gut, mit dem Undertaker vorne drauf. Dieses andere da mit dem Bragging Rights mit Randy Orton vorne drauf, das gefällt mir nicht gut. Außerdem weiß ich gar nicht, wann Bragging Rights ist und was das überhaupt soll. Warum sie da irgendwie was umbenannt haben. Ich weiß nicht mal, welcher Pay-Per-View das früher war. War das Cyber Sunday oder was? Ich glaube, Cyber Sunday kommt jetzt als nächstes. Das ist, glaube ich, Breaking Points. Mir gefällt das Breaking Points Poster sehr gut mit dem Triple H, dein Glasscherm technisch so. Ja, das ist okay. Das gibt's ja jetzt auch auf meiner Seite zu bewundern. Ja, das habe ich schon gesehen. Ich habe ja gestern, wie gesagt, die Sendung da runtergeladen. Kannst auch gerne einen Kommentar schreiben, ist gar kein Problem. Tralala-Sendung. Ja. Mensch, hast du da häufig Tralala gesagt. Du hast jetzt in dieser Sendung erst einmal Tralala gesagt. Wie kommt das noch? Tja, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Tja, sage ich auch ganz gerne, ne? Tralala. Ja, tja. Ja, was gibt's sonst noch Neues im Wrestling, außer dass bei Armageddon TLC ist? Hast du den letzten Folgen Ringside gehört? Die letzten zwei noch nicht. Ich habe die letzte dann davor gehört. Also die mit dem Summerfest-Review? Ja. Danach gab es ja dann noch die zu Rey Mysterio. Und dann gab es noch, ich weiß gar nicht, was das andere war. Ich habe die nur so halb gehört, weil die waren bei mir abends in dem Radiogerät und da schlafe ich ja dann irgendwann bei ein. Die höre ich ja dann abends im Bett. Wie das schon klingt, da schlafe ich dann irgendwann bei ein. Ja, wenn ich abends dann... Ich weiß schon, was du meinst. Die ich früher drei Fragezeichen gehört habe. Die habe ich dann auch immer nur zur Hälfte gehört. Ich habe jetzt in dieses PW-Forum, da gibt es ja immer diese Fragen-Threads, da habe ich dann mal in dem Fragen-Thread, der war auch noch nicht so lange, der war erst eine Seite lang, habe ich dann mal am Ende der ersten Seite eine Frage reingeschrieben oder zwei, ich weiß nicht mehr genau, was das war. Und jetzt bin ich mal gespannt, wann da wieder mal was kommt und meine Frage da auch mal beantwortet wird. Das hatten sie in der letzten Sendung, glaube ich, angekündigt. Da meinte Markus Holzer, wir könnten ja mal wieder Fragen und Antworten machen und hat gesagt, er eröffnet einen Thread. Ja, in dem Thread hieß es auch unter anderem Themenvorschläge. Was hast du für Fragen gestellt? Das weiß ich nicht mehr. Es hieß auf jeden Fall auch noch Themenvorschläge und da hatte ich den Themavorschlag reingepackt, dass man doch mal über drüber reden könnte, welche Leute denn in der Zukunft in den Main Event kommen sollen und welche alten Main Eventer jetzt mal abtreten sollen. Das ist ein gutes Thema. Hatte ich doch mal als Themavorschlag da reingeschrieben. Ja, finde ich ein gutes Thema. Und hast du eine Meinung? John Morrison ist klar. Ja, John Morrison ist klar. Ich bin auch dafür, dass Triple H so langsam mal weggeht. Wer weggeht? Triple H. Dann Jack Swagger natürlich noch. Ja, hast du sonst noch jemanden? Ich weiß nicht, Evan Bourne könnte jetzt so in den Intercontinental-Bereich werden. Ja, aber das ist ja nicht Main Event. Nee, das ist aber da ja kurz davor. Ich hoffe, dass das CM Punk weiterentwickeln und dass er jetzt nicht gegen... Na, der ist da ja schon. Dass er nicht gegen Breaking Point, aber ich schätze, er verliert gegen Breaking Point seinen Titel, aber ich hoffe, dass er dann bei Rückmatches bekommt und da weiter dann im Main Event Rennen drin bleibt, weil ich, also ich finde ihn, du hast ja den Anfang von SmackDown gesehen, ne? Den aktuellen? Ja? Nee. Also wenn du dir das Anfang anguckst, da ist wieder das hier im Punk Pro. Verkleidet als Jeff Hardy. Also wie der im Moment vom Publikum gehasst wird und wie der sozusagen seine Rolle als Bösewicht spielt, ist sensationell. Da hoffe ich, dass sie ihn da noch ein bisschen halten. Ja, da hat er ja diese Jeff Hardy-Bemalung. Vielleicht kriegt er ja das Hell in a Cell-Match gegen Undertaker. Das finde ich mal ganz interessant zu sehen, ob CM Punk das hinkriegt, in so einem Hell in a Cell-Match wirklich gut dazustehen. Ja. Der hat ja damals bei Ring of Honor ganz schön brutale Matches gehabt. Gegen Raven und gegen Jimmy Rave. Und von daher müsste er dieses Hardcore-Wrestling eigentlich ganz gut hinkriegen. Apropos, da fällt mir noch eine News ein, Wrestling-mäßig. Es sind ja zwei Ring of Honor-Stars, wo jetzt unter Vertrag bei WWE. Ja, Nigel McGuinness und der zweite fällt mir jetzt gerade nicht ein. Brian Danielson. Ja, genau. Zwei sehr gute Leute, also da. Seit Jahren dem Wrestling Observer den Preis als bester technischer Wrestler des Jahres gewinnt. Also der ist wirklich hervorragend. Der hat ein bisschen das Problem, dass er so von den Äußerlichkeiten nach nicht aussieht. Dafür ist er aber technisch der beste Wrestler, den es aktuell gibt. Was auch nicht verwunderlich ist, der ist ja damals von Shawn Michaels trainiert worden. Und da hat er wohl sehr gut gelernt. Ja, da hat WWE sich doch zwei Nummern geholt, die unter Umständen jetzt auch für den Main Event bald bereit sein können. Natürlich jetzt dann nicht so gleich, nicht sofort gleich, das wäre natürlich dann wieder zu schnell, sondern erstmal so in den Intercontinental-Bereich. Ne? Weil bei Ring of Honor der Stil natürlich ein anderer ist und da muss man gucken, ob das ob die sich sozusagen dem WWE-Stil anpassen können und ob die dann immer noch so gut sind. Vom Äußeren her und von den Charakteren her würde ich sogar vermuten, dass Nigel McGuinness fast die besseren Chancen hat, weil der ist ein bisschen größer, ein bisschen kräftiger, ist halt Engländer. Also da habe ich habe ja fast so ein bisschen den Eindruck, als wenn die WWE eventuell so einen englischen Stable aufmacht, weil die haben jetzt diesen, die haben natürlich William Regal immer schon. Paul Virgil können wir vergessen, aber der könnte eventuell dann auch nochmal irgendwann eine Rolle spielen. Dann haben sie bei ECW diesen Seamus heißt er da, glaube ich, nur noch. Früher hieß er Seamus O'Shaughnessy. Den finde ich sehr gut. Der hatte jetzt es gab tatsächlich in der letzten ECW-Sendung mal wieder ein Main-Event unter Hardcore-Rules. Und der hatte ein Hardcore-Match gegen Goldust und das war ziemlich gut. Also auch Goldust war ziemlich gut, da war ich positiv überrascht. Also es war nicht zu brutal, aber es war so genau richtig und war nach langer Zeit mal wieder ein interessanter Main-Event von ECW. Also der Seamus würde als Ire auch gut in so einem, also nicht englischen, sondern quasi UK-Stall reinpassen. William Regal, Seamus, dann können sie jetzt den Nigel McGuinness mit dazu nehmen, Paul Virgil und dann gibt es ja bei SmackDown noch diesen Engländer, wie heißt denn der? Der jetzt der Artus zweimal angegriffen hat. Wie heißt denn er? Nicht Tyler Rex. Tyler Rex ist der bei ECW, sondern wie heißt denn der? Drew McIntyre. Er ist ja auch Engländer. Der hat ja dann auch in der letzten Sendung kurz wieder ein Promo gehalten. Hat ja auch diesen englischen Akzent. Und da könnten sie wieder so eine Sache machen mit England gegen USA. Das würde ziemlich gut passen. Oder was meinst du dazu? Ja, ich habe hier nur gerade mal Airborne Toxic Event bei laut.de in das Suchfeld eingegeben und habe das hier auch entdeckt, das Album, das steht hier auch im Review. Und hier steht dann als Fahrt bzw. zuletzt der Sänger überzeugt dazu mit variabler Stimmbandbreite und meistert souverän jegliche Zwischentone auf der Emotionalitäts- und Intensitätsskala. Alle Achtung vor solch einem musikalisch abgezockten Erstlingswerk. Die Hochschulreife haben die Amis locker bestanden. Zum Diplom fehlt vielleicht noch ein Fünkchen mehr. Eigenständigkeit. Punkte vergeben die hier anscheinend gar nicht. Doch, es gibt entweder ganz oben oder ganz unten in Klammern so 3-5, 4-5, 5-5, also 5 ist die Hochwertung. Muss ich mal gerade gucken. Nee. Also in den, ich krieg das immer als RSS-Seed und da steht immer schon in der Beschreibung des RSS-Seeds in Klammern dahinter die Wertung. Das muss irgendwo auf der Webseite auch stehen. Ja, ich habe hier jetzt gerade mal auf RSS-Feed geklickt. Ne, das hat keinen Sinn. 5 von 5 ist das höchste, aber die vergeben das meines Erachtens ein bisschen zu häufig. Also ich habe mir da auch schon ein, zwei Sachen geholt mit 5 von 5. Die wären bei mir maximal 4 von 5 gewesen. Also irgendwas mit Klammern finde ich hier gerade nicht. Ich finde hier... deine Werte. Schau mal auf der Seite nach der Zahl 5. 5? Ctrl F und dann 5. Achso, du bist auf deinem iPhone. Ja, da hast du natürlich kein Ctrl F. Ich habe hier nur etwas mit einem Kasten, wo Lautstärke steht und dann steht hier LR und da sind dann jeweils, achso, Leserinnenwertung und Redaktionswertung. Hier ist das. Die Leser- und Leserinnenwertung ist 4 und die Redaktionswertung ist ebenfalls 4. Ja, das ist die sozusagen, ja, das ist dann sozusagen eine 2 im Schulnotensystem. Ach, das ist ja interessant. Da muss ich hier mal gucken, was es hier noch so gibt. Dann will ich ja mal die neue Jet-CD gucken, was die denn hier so hat. Ich tippe auf 3 von 5. Jet. Ich tippe, glaube ich, auf 4. Hast du noch irgendwas Neues an Musik? Ich habe mir ein paar alte Sachen ja wieder rausgesucht. Und zwar habe ich ja in den 80ern auch regelmäßig Hip-Hop gehört. Da habe ich unter anderem von Eric B. und Rakim Paid in Full wieder rausgesucht. Und kannst mich an dir noch verstehen? Ich bin nämlich gerade auf dem Balkon. Ja, ich höre ein bisschen Lärm, aber ich verstehe dich wohl. Und dann habe ich mir noch von Boogie Down Productions By Any Means Necessary rausgesucht. Ja, die Chaka Rock, die erhält von den Leser und Leserinnen und auch von der Redaktion jeweils 3 Sterne, da würde ich 4 geben. Die gefällt mir sehr gut. Das habe ich mir gedacht, weil ich das ungefähr einschätzen kann. Gib mal Prefab Sprout ein. Ich habe jetzt gerade mal Get Born. Da geben die Leser und Leserinnen 4 und die Redaktion 3. Kenn ich, ja. Gib mal Prefab Sprout ein. P-R-E-S-A-B. Ja, ganz ruhig. Nochmal. Prefab Sprout. P-R-E-S-A-B. Das reicht schon, glaube ich. Die haben am Samstag eine neue CD rausgebracht, die heißt irgendwas mit Music, Let the Music Change the World oder so. Kannst du mir den Namen nochmal sagen, irgendwie? Prefab. Also der vollständige Name ist Prefab Sprout, das sind 2 Worte. Und das erste Wort schreibt sich P-R-E-F-A-B. Und die CD ist am Samstag rausgekommen, da müsste normalerweise schon was drinstehen. Also diese Gruppe haben sie hier nicht. Bitte? Diese Gruppe ist hier nicht enthalten. Wundert mich. Die zeigen hier President Evil und Pressure Drop, aber nichts anderes. Da hast du bestimmt irgendwas falsch eingegeben, weil Resident Evil ist ja ganz weit von Prefab. President Evil. President Evil. Das hat ja gar nichts mit Prefab zu tun. Also, was hast du denn da eingegeben für ein komisches Wort? Ja, ich weiß es auch nicht so genau. Hast du das verstanden, was ich gesagt habe? Hast du nur halb verstanden, oder? Du hast mir das ja gerade diktiert. Ich habe das auch so eingegeben, wie du mir das diktiert hast. Achso, ja, dann steht es vielleicht nicht drauf. Also, wo du gerade gefragt hast, was ich an neuen CDs habe, ich habe mir bei Amazon noch gekauft als MP3. Prefab Sprout. Irgendwie heißt das, glaube ich, die ist am Samstag, wie gesagt, rausgekommen und das heißt Let the Music Change the World oder so ähnlich. Das ist eine Gruppe, die ich früher auch immer schon gehört habe. Die könntest du theoretisch sogar kennen. Also zumindest mal eine Hülle von denen gesehen zu haben. Als wir nämlich das letzte Mal zusammen beim gekauft, ne? Ja, ein paar ist gut. Und da war ja unter anderem diese Box dabei, wo 5 CDs von einer Gruppe drin waren. Und da kann ich mich ausnahmsweise dran erinnern. Und das ist genau diese Gruppe Prefab Sprout. Und die haben jetzt nach, die lassen sich immer sehr viel Zeit. Das kann schon mal 3-4 Jahre dauern, bis von denen eine neue CD kommt. Und das habe ich zufällig vorhin, als ich nach Oasis geguckt habe, habe ich gesehen, oh, von denen gibt es auch was Neues. Erscheinungsdatum 4. September, also vorgestern. Und da habe ich gedacht, na, dann lädst du die mal gleich mit runter. Ich habe erst Probe gehört und die klangen wieder eigentlich so wie immer, aber auch halt sehr gut. Und die habe ich einmal jetzt gehört, die gefällt mir auch ganz gut. Also diese Delete-CD hat von Redaktion und Leserinnen jeweils 4 bekommen. Und dann habe ich hier gerade auf die Jan Delay geguckt. Leser und Leserinnen geben der nur 2 und die Redaktion 4. Ich würde der 3,5 geben. Ja, die davor, diese Mercedes-Dance, die soll besser gewesen sein, habe ich gehört. Das da werde ich mal gucken. Ich habe kurz überlegt, ob ich mir die hole, weil die gibt's auch schon für 4,99 bei Amazon. Aber habe ich mir dann doch lieber nicht geholt, weil da war ich schon über mein Limit von 30 Euro rüber. Jeweils 4 Sterne. Aber dass sie die Prefab Sprout da nicht haben, das wundert mich, weil die haben ja auch so viele CDs gemacht. Da hätten sie ja an sich auch eine von den Älteren schon mit dabei haben müssen. Buchstabier mir das bitte noch einmal ganz ruhig und langsam. P. Ja. R. E. Ja. S. Ja. A. Ja. I. I. B, wie Berthold. Achso. So, einmal gucken wir noch. Nee, haben sie wirklich nicht. Das ist komisch. Naja. Aber bei Amazon war auch noch keine Bewertung, weil die ja auch erst am Freitag rausgekommen ist. Und in der Visions habe ich auch nichts gesehen. Das kann sein, dass das alles dann erst in der nächsten Woche kommt. Die gefällt mir jedenfalls so nach dem ersten Hören sehr gut. Aber ein richtiges Urteil kann ich mir dann in 1-2 Wochen erlauben, wenn ich die mehrfach hintereinander gehört habe. Die ist auf jeden Fall im Moment erstmal vorläufig mit unter meinen 7 GB der besten Sachen. Aber da kommen natürlich die neuen Sachen erstmal sowieso rein, um das durchzuhören. Da ist auch die XX mit dabei. Portugal the Man ist da natürlich mit dabei. Und da muss ich mal... Portugal the Man bleiben auf alle Fälle auch mit bei den besten Sachen dabei, weil das ist im Moment immer noch meine Lieblings-CD des Jahres. Was tippst du denn, was die Leser und Leserinnen und was die Redaktion Portugal the Man, The Satanic Satanist gegeben haben? Ich würde tippen, dass beide 4 gegeben haben. Die Leser und Leserinnen haben der 4 gegeben und die Redaktion nur 3. Das wundert mich, aber gut, jeder so, wie er für richtig hält. Ja. So, dann wollen wir mal so langsam zum Ende kommen, ne? Jetzt haben wir doch mehr Musik gemacht als Wrestling, obwohl ich ja ein paar Nachrichten beisteuern konnte. Ja, Sounds Ausgabe 1, nein. Mirkus Musikmagazin. Oh, es sind noch 59:15, es sind noch 40 Sekunden bis zur Stunde. Nee, noch nicht ganz. Wir nehmen ja noch nicht so lange auf. Wir wollen hier heute genau eine Stunde aufnehmen. Genau die Länge, und deshalb können wir jetzt noch circa eine Minute reden. Ich habe nichts mehr zu sagen. Nee, ich auch nicht viel. Aber man muss auch mal Stille aushalten können. Ja, aber heute nicht. Oh, ich kann noch eine Sache erzählen. Ja, zusehen. Und zwar habe ich mir es gibt ja diese Internet, bei uns stand hier in Hannover in der Zeitung Artikel drüber drin, und ich habe heute mal beim Wahl-O-Mat, weißt du, worum es da geht? Oh, Thomas, wir sind gleich bei einer Stunde. Weißt du, worum es bei diesem Wahl-O-Mat geht? Hallo? Ja, ums Wählen, ne? Genau, da gibt es sozusagen 38 Thesen, und da kriegst du eine Frage gestellt und dann musst du sagen, ich stimme dem zu oder da bin ich dagegen oder ich weiß nicht so genau. Und wenn du diese ganzen Fragen beantwortet hast, dann kannst du dir ausgeben lassen, welche Partei am besten zu deinen Antworten quasi passt, die am ehesten das glauben, was du auch für richtig hältst. Und das habe ich heute gemacht, und jetzt weiß ich dann, welche Partei ich eigentlich wählen müsste. Aha. Hat mich aber nicht überrascht. Haben mich nur Parteien, die dann danach kamen, in der Reihenfolge. Die Reihenfolge hat mich ein bisschen überrascht, was dann danach kam. Ja, wir haben die volle Stunde gerade überschritten. Also du darfst ja noch nicht wählen, aber ansonsten wäre das auch was für dich. Mhm. Da könntest du mal über diesen diese Seite könntest du mal Sonny und Holger schicken lassen. Dann wüssten die nämlich auch, welche Partei am besten zu deren Meinung passt. Die ist wirklich super gemacht. Tja. Ja, wir sind über die Stunde gerade drüber und deshalb wollen wir jetzt auch zum Schluss kommen. Ja, ich muss noch ein bisschen Musik und Hörspiel hören heute Abend. Ja, ich auch. Das Ganze abspeichern und reinstellen. Ich muss auch sagen, mit Archive Orb geht das jetzt neuerdings mit diesem neuen Design, tralala, Nummer 2, ja. Sehr schnell. Also da kann man so eine, also die Sendung, die halbstündige, die ich da jetzt reingestellt habe, die letzte, also die war in ein paar Minuten drin. Also das geht echt sehr schnell jetzt. Ja, das ist ja tralala gut. Ja, da ist das Abspeichern noch eine längere Sache. Ja, wie so ein Tralala halt. Ja. Du brauchst mal ein neues Notebook, glaube ich. Ja, das weiß ich noch nicht. Muss man ein bisschen Geld sparen, die alte Kiste ist halt ein bisschen langsam. Ja, das stimmt wohl. Ist halt auch ein sehr altes Gerät, aber dafür, wie alt es ist, hat es natürlich gute Dienste geleistet, aber irgendwann kommt halt das letzte Gerät mal an sein Ende. Ja, das stimmt wohl. Musst du mal sehen, dass du sparst und dass du mal Weihnachten und Geburtstagsgeschenke von allen zusammen für einen neuen Rechner zusammenlegen lässt. Ja, das sehe ich genauso. Das war auch schon so ein bisschen so geplant, dass ich da dann zusehe, mir was Vernünftiges zu holen. Genau, musst du dann ein bisschen Geld auch selber sparen und noch dazulegen und dann musst du sehen, dass du dir was holst. Genau. Ja, das war das. Ich muss gleich ein bisschen John Sinclair zum Einschlafen hören, dann kann man besonders gut schlafen. Ja, das ist gut. Mach mal das. Wenn du um 18 Uhr schon mal zum Einschlafen gehst, dann bist du wenigstens morgen in der Schule. Na, das hatte ich eigentlich nicht vor. Um den Sportplatz gerüstet. Ja, morgen gibt's ja wieder Sportunterricht, das finde ich mal gar nicht so schön. Wobei, die letzte Sportstunde war sehr relaxed, also da brauchte ich nicht viel machen, da haben wir Basketball gespielt, ich habe mich dann immer so ein bisschen an die Seite gestellt, das ging dann schon. Ja, an der Seite stellen ist immer gut. Ja. Das ist doch komisch, so unsportlich siehst du gar nicht aus, dass du so unsportlich bist, ist erstaunlich. Tja, es ist aber so. Ja, immer musst du mal sehen, dass du da ein bisschen hinterher kommst. Weißt ja, wie das funktioniert. Du guckst ja mal Sport im Fernsehen. Ja, das reicht doch. Also das gefällt mir immer ganz gut. Ja. So, wir wollten mal zum Ende kommen, ne, Mirko? Nee. Ja, wir wollen mal zum Ende kommen. Sonst müsste ich gleich mal selber auflegen, weil ich muss noch was erledigen. Tja. Ja, dann verabschiede ich mich von euch. Das war eine Ausgabe voller Gerede. Und am Ende sind wir nicht schlauer als vorher und haben... Oh, wir wissen doch zum Beispiel alle jetzt, dass man sich für 4,99 € die Oasis Best of Stop the Clocks bei Amazon sehr günstig besorgen kann. Und ich bin mir sicher, bei dem ganzen Rummel darum, dass Oasis jetzt sich endgültig trennen, wird diese CD irgendwann wieder teurer werden. Also wird man da jetzt einfach schnell zugreifen können. Und das ist doch eine hervorragende Serviceinformation. Ja, zudem habe ich eine neue Musikseite laut.de gefunden. Die werde ich auch weiterhin benutzen. Das war... Dropkick Drama Nummer 72. Wir steuern der Nummer 100 entgegen. Ich weiß auch gar nicht, was wir für die 100 machen sollen. Vielleicht mal eine Videoausgabe? Ich mach kein Video. Du kannst gerne Videos von mir machen. Ich mach keine Videos. Dann werde ich mich aufnehmen und dich... Wenn die 101 werden sich dann wohl nicht mehr viele andere. Bei der 100 werde ich dann diskutieren per Video und dich werden wir dann als Telefon daneben legen. Nimm mal lieber zu, dass das ja. Die 72 nächste Woche im anderen Aufnahmestudio machen, dass du dann für die 73 die Matchcard für Breaking Point dabei hast, damit wir die Tipps machen können. Das ist klar, die werde ich dann natürlich dabei haben. Ich weiß nicht, ob Chris unter Umständen seine Tipps wieder zuschickt. Das wäre ganz cool eigentlich. Das wäre nicht... Kannst du mal bei ihm anfragen. Das wäre nicht schön, das wäre nicht schlecht. Stell mal die Sendung rein, falls ihr einen Kommentar schreibt oder auch nicht, dass du mal ins Kommentarfeld schreibst, lieber Chris, bitte Tipps für Breaking Point abgeben. Das werde ich wortgenau reinschreiben. Damit beende ich die Sendung. Ich werde gleich ein bisschen Der Anwalt lesen, die Sendung abspeichern. Johnson und dann sagst du mir Bescheid, wie der Anwalt ist. Ja, also die ersten paar Seiten sind gut, da habe ich schon mal reingelesen. Ja, dann sagst du mir Bescheid, wenn du ein bisschen weiter bist, sagst du mir Bescheid, ob das so bleibt. Dann sage ich dir im Gegenzug, wenn ich damit anfange, das wird wohl nächste Woche sein, ob das Buch, was der Grisham davor geschrieben hat, ob das auch gut ist. Das ist schön. So, damit wollen wir das heute aber wirklich jetzt abschließen. Das war unsere 72. Ausgabe Dropkick Drummer. Wir steuern immer näher an die Nummer 100, wie ich dann nochmal bemerken möchte. Ich weiß noch nicht genau, was ich dafür machen soll. Es wird dann eine große Party geben. Es ist übrigens auch, in 4 Tagen wird meine Seite 1 Jahr alt. Das ist aber ganz schön alt. Ist sie schon ein bisschen grauhaarig geworden, glaube ich, ne? Ja. Um das nur nochmal zu sagen, vielleicht, was ist denn in 4 Tagen? Was ist denn der 10. denn? Der 10. ist ein Tag nach dem Re-Release der ganzen Beatles-Alben. Ja, kannst du mir bitte mal sagen, was für ein Wochentag das ist? Bitte? Was für ein Wochentag ist das denn? Das ist der 9.9. Das ist ein Donnerstag, ne? 6. Ist der Sonntag, dann ist der 7. der Montag, der 8. der Dienstag, der 9. der Mittwoch. Das ist ein Donnerstag. 10. ist der Donnerstag. Ja, vielleicht gibt es eine Ein-Jahr-Ausgabe. Von was? Von der Seite? Ja, klar. Weil die Sendung ist ja 19 Jahre alt. Nee, die Sendung ist noch nicht 1 Jahr alt. Da müsste ich mal nachforsten, wie alt die Sendung denn eigentlich jetzt ist dann. Beziehungsweise wann die erste Ausgabe denn wirklich gesendet wurde. Die gab es ja dann schon etwas länger, bis die dann gesendet wurde. Dauerte das dann ja noch ein bisschen. Ja. Und demnächst, zur 100. Ausgabe kannst du ja mal dafür sorgen, dass man die vernünftig als iTunes-Podcast abonnieren kann. Ja, ich würde es gerne. Es ist nicht ganz einfach. Für die 100. Ausgabe könnte man zum Beispiel mal Chris mit einladen und Thomas muss sich da mal irgendwie Skype holen. Nee, das mache ich nicht. Nee, Chris hat glaube ich auch keinen Skype. Nee, Chris hat auch keinen Skype. Skype kommt auf meinen Rechner nicht drauf. Nee. Nee. Oh Gott. Das ist mir zu viel Spionage-Software enthalten. Ja. So, Mirko, wir müssen zum Ende kommen. Ja. Jetzt aber wirklich, das war Dropkick Drummer Nummer 72. Wir steuern immer näher an die 100 ran, wie ich denn nochmal bemerken möchte. Ich weiß noch nicht genau, was ich für die 100. Ausgabe machen möchte, aber das können wir ja noch sehen. Und damit verabschiedet sich Thomas jetzt von euch allen. Auf